lang und lang die ganze Kompanie. Wenn's bei dir am Fenster steht, mit dem Taschentüchlein fehlt, das macht Laune und dann lang die ganze Kompanie. Hussa, sa, tiralala, die ganze Kompanie, ach ja. Hussa, sa, tiralala, die ganze Kompanie. Jeder sucht so einen Mann, schau dir die Soldaten an. Einer ist bestimmt für dich in meiner Kompanie. Am rechten Flügel an, rüte bis zum letzten Mann. Und dann sagst du, mir gefällt die ganze Kompanie. Hussa, sa, tiralala, die ganze Kompanie. Ach ja, hussa, sa, tiralala.